Und jetzt ein Lied in deutscher Sprache. Holla. Aus dem Jahre 1730. Untertitel: Wer die Hände in den Schoß legt, braucht noch lange nicht untätig zu sein. Okay. Es geschah alles im Jahre 1730. Da erschien eine Hamburger Hausfrau, eine lichte Gestalt, die also zu ihr sprach: Siehe, du bist von allen Jungfrauen auserkoren, einen Sohn zu gebären, der einen gewaltigen Bums im rechten Bein haben wird. Seine Spezialität aber werden Kopfbälle sein. Friede sei mit dir, oh Frau Seeler. Sehr schön.